François, der Seiltänzer. Marshall hüpfte mit verbundenen Augen über ein schmales Brett. Er balanciert hoch oben auf dem Seil und das ist sehr gefährlich. Sehen Sie den einzigartigen Marshall, den unglaublichen. Tada! Marshall riss die Pfote hoch und Rubble und Zuma waren begeistert. Du bist ein toller Bretttänzer. Danke, Zuma. Das nächste Mal nehme ich ein schmaleres Brett. Das übrigens dicht über dem Boden auf zwei umgedrehten Eimern lag. Ich kann immer noch nicht glauben, dass François heute auf einem richtigen Seil balanciert. Richtig hoch oben. Das wird ein Erlebnis. Oh ja. Ach ja? Wetten, dass er das nicht kann? Marshall machte auf seinem Brett einen Handstand. Und purzelte prompt herunter. Nichts passiert. Alle Bewohner der Abenteuerbucht freuten sich sehr auf die Vorführung. François, der Cousin von Captain Tollpatsch, wollte auf einem Seil von der großen Brücke hinüber zur Einsatzzentrale balancieren. Und Ryder und Rocky überprüften es noch einmal. Das ist ein richtig gutes Seil. Aber wir sollten es richtig festmachen. Schraubendreher. Der kleine Mischling zog noch einmal die Schrauben nach. Oh, fest. Oh ja, danke, Rocky. Ich sag mal Bescheid. Ryder holte sein Pawpad aus der Tasche. Wir sind dann soweit. Meine Fellfreunde und ich sind schon ganz aufgeregt. Bürgermeisterin Gutherz konnte es kaum noch erwarten. Worauf warten wir dann noch? Beginnen wir mit der einzigartigen Vorführung. François, der bereits oben auf der Brücke stand, machte sich bereit. Ein großer Moment. Die sind alle hierher gekommen, um mich balancieren zu sehen. Aber bevor es losging, sicherte Chase, der kleine Polizeihund, die Brücke ab. Bitte alle hinter den Hütchen bleiben. Von hier aus hat man die beste Sicht. Seht ihr? Alle starrten in die Höhe, wo François in einer blauen Hose, einem rot-weiß geringelten T-Shirt und mit einem blauen Hut auf dem Kopf aufgeregt auf- und abhüpfte. Psst, Sky. Hat François vergessen, den Schlafanzug auszuziehen? Nein, Chase. Sowas haben die Seiltänzer an. Oh. Ach so. Captain Tollpatsch war genauso aufgeregt wie alle anderen und wünschte seinem Cousin viel Glück. Ryder hat gesagt, es ist alles bereit für deine super spektakuläre Seilnummer. Und nicht vergessen, nicht nach... Oh, unten schauen. Er und François waren nämlich sehr weit oben. Herzlich willkommen zur spannenden Vorführung der höchsten und längsten Seilüberquerung aller Zeiten. François bringt dieses Abenteuer in die Abenteuerbucht. Juhu! Na, dann wollen wir mal hoffen, dass er schön oben bleibt und nicht in die Abenteuerbucht reinfällt. François griff nach einer langen, dünnen Stange, die er zum Balancieren benutzte, und dann machte er den ersten Schritt. Wunderbar, ich fühle mich wie zu Hause. Und was er oben auf dem Seil tat, wiederholte Marshall unten auf seinem Brett. Ich fühle mich wie zu Hause. Doch nun kam Rocky angeflitzt. Hey Freunde, es fängt an. Gehen wir auf den Balkon. Wir kommen! Rubble und Zuma rannten Rocky hinterher. Nur Marshall mit seinen verbundenen Augen brauchte ein bisschen länger. Wartet mal! Wo seid ihr denn hin? François hatte unterdessen bereits die ersten Meter hinter sich gebracht. Captain Tollpatsch konnte kaum hinsehen. Vorsichtig, mein frechfideler Cousin François! Der Wind könnte gefährlich werden! Und pass auf, dass die Sonne dich nicht blendet! Ach, und nicht vergessen, niemals nach unten schauen! Horatio, ich bitte dich, du machst mich ganz verrückt, juble mir lieber zu! Ja! François ist unser Mann, er schafft das, weil er so gut kann! Ja, das ist Musik für meine Ohren! François machte die tollsten Sprünge auf dem Seil. Ich bin so leicht wie eine Feder. Bis sich plötzlich einige freche Möwen auf der rechten Seite der Balancierstange niederließen und François damit fast aus dem Gleichgewicht brachten. So war das nicht gemeint. Doch es kamen noch mehr Möwen und die setzten sich nun auch auf die linke Seite. Ihr verderbt mir meine Nummer. Haut ab! François wedelte mit der Stange. Die Möwen flogen hoch und ließen sich wieder nieder. Dieses Mal auf dem Seil. Habt ihr mir nicht zugehört? Ich habe gesagt, haut ab! Das wollten die Möwen aber nicht. Eine von ihnen flog jetzt sogar auf François' Hut und machte es sich dort gemütlich. Wow! Wie kriegt er sie dazu mitzumachen? Ich mache das wirklich nicht gern, aber Würdet ihr so lieb sein und wegfliegen, wenn ich bitte, bitte sage? Captain Tollpatsch jubelte seinem Cousin zu. Ich wusste nicht, dass Möwen bei deiner Nummer mitmachen. Sie machen mich mit! Die Vögel verderben mir alles. Haut ab! Doch was François auch anstellte, was auch immer er versuchte, die Möwen ließen sich einfach nicht vertreiben. Irgendwann landete er bäuchlings auf dem Seil und kam weder vor noch zurück. Hilfe! Oh oh, bevor ein Tollpatsch traurig in die Tiefe trudelt, rufe ich lieber die Paw Patrol. Hallo, hier ist Ryder. Entschuldige, wir brauchen Hilfe. Die Vögel gehören nicht zur Nummer. François kann nicht balancieren. Sie müssen weg. Ich wusste, da stimmt was nicht. Wir kommen, Captain Tollpatsch. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol, zur Zentrale. Ryder braucht uns. Die Fellfreunde rannten sofort los. Alle, bis auf Marshall, dessen Augen immer noch verbunden waren. Hallo? Ist da jemand? Nein, nicht mehr. Die anderen waren nämlich alle schon unterwegs zur Einsatzzentrale. Hopsten auf das Trampolin, das im Garten stand, und landeten vergnügt in dem gläsernen Fahrstuhl. Nur Chase erwischte erst noch das Brett, auf dem Marshall stand. Dadurch wurde der kleine Dalmatiner samt der Eimer, auf denen das Brett lag, hoch Richtung Balkon geschleudert und schob verdutzt das Tuch über seinen Augen zur Seite. Wie bin ich denn hier raufgekommen? Doch dann fielen ihm die beiden Eimer auf den Kopf. Er verlor das Gleichgewicht, plumpste hinunter auf das Trampolin und hopste mit diesem in den gläsernen Fahrstuhl. Also, wenn das jetzt kein großer Auftritt war. Der Fahrstuhl fuhr los. Und auf dem Weg hinauf machten sich die Fellfreunde einsatzbereit. Sie schlüpften in ihre Anzüge, setzten die Helme auf und dann waren sie auch schon oben. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Danke, dass ihr euch so beeilt habt. François ist in Gefahr. Armer François! Möwen sitzen auf dem Seil und auf der Balancierstange. Und deshalb kann François leider nicht weiterlaufen. Also, Sky, du fliegst mit deinem Hubschrauber zu François. Ich bin der Flughund! Marshall, du hängst dich unten dran und versuchst, die Vögel wegzulocken. Marshall macht's! Zuma, du wartest im Luftkissenboot unter der Brücke, falls François abstürzt. Oh. Ab ins Wasser! Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Rocky, Chase und Rubble blieben in der Zentrale, während Marshall, Zuma und Sky die große Rutsche hinuntersausten. Sie führte direkt in die Garage zu den Fahrzeugen der Fellfreunde. Zuma machte sein Luftkissenboot startklar, Sky ihren Hubschrauber und Marshall hängte sich an einem dicken Seil direkt darunter. Ryder, der die Stange hinuntergerutscht war, erwartete die Freunde bereits auf seinem roten Quad. Bis zur Brücke war es nicht weit. Im Nu hatte Sky sie erreicht, während Marshall unten am Hubschrauber hing. Zuma nahm eine Abkürzung und wartete bereits unter der Brücke im Luftkissenboot, als Ryder neben der Bürgermeisterin bremste. Ryder, wie gut, dass du hier bist. Keine Sorge, wir retten François. Ihm passiert nichts. Sky, Marshall, lock die Möwen da weg. Ja, wird gemacht. Sky lenkte ihren Hubschrauber so dicht wie möglich an François heran. Keine Angst, François. Gleich haben wir dich. Was? Ich und Angst? Oh, nein, nein, nein, nein. Na gut, ein bisschen. Na gut, ziemlich toll. Verjagt diese Möwen. Hallo, ihr Möwen. Ich hab eine super Idee. Fliegt mir nach. Ach, kommt. Bitte. Aber die Möwen dachten gar nicht daran. Sky, es ist Zeit für unser Lockmittel. Ja, alles klar. Hier, Marshall. Versuch's damit. Sky warf dem kleinen Feuerwehrhund eine Packung Weißbrot zu. Und schon schnappte die erste Möwe danach. Achtung, Marshall! Jetzt wollten auch die anderen. Nicht streiten, es ist genug für alle da. Aber wir müssen erst bald genug vom Seil weg sein. Mit Hilfe des Brotes lockten Sky und Marshall die Möwen immer weiter von der Brücke weg. Aber... Oh, da ist ja noch eine. Sky, bring mich wieder zu François. Mach ich! Dieses Mal steckte sich Marshall ein Stück Weißbrot in den Mund und wedelte damit vor dem Schnabel der letzten Möwe herum. Und da konnte auch die nicht widerstehen. Sieh an, mit Brot funktioniert's! Juhu, wir haben's geschafft! Ja! Ja, meine Nummer geht weiter. Auch lebe der große François! Super! Doch plötzlich verdunkelte sich der Himmel. Eine Sekunde. Jetzt weiß ich, warum die Möwen auf dem Seil gelandet sind. Ein Unwetter zieht auf. Rubble, komm bitte mit deinem Kran. Wir müssen François in Sicherheit bringen. Schnell! Rubble ist der Retter! Aber er musste sich beeilen, denn schon begann es zu regnen. Die Gewitterwolken sind umwerfend unheimlich. Du musst runterkommen! Rede keinen Unsinn! Ich muss gar nicht runterkommen. Ich lache über den Regen. Ha! So lache ich über den Regen. Aber nicht mehr lange, denn durch den Regen wurde das Seil nass und rutschig. François rutschte aus, seine Balancierstange fiel zu Boden und er selbst baumelte jetzt unter dem Seil und hielt sich nur noch mit den Händen fest. Jetzt ist mir doch ein bisschen komisch. Doch nun näherte sich Rubble in seinem gelben Schaufelbagger. Gut, dass du da bist. Und jetzt fahr den Kran hoch zu François. Wird gemacht, Ryder. Kran! Wir holen sie da runter. Gut festhalten. Ich versuch's, Ryder. Aber das ist gar nicht so einfach. Die Hände von François wurden immer glitschiger. Er würde sich nicht mehr lange halten können. Rubble, mach schnell. Ich hab ihn gleich. Geht es nicht noch ein kleines bisschen schneller? Zu spät. Genau in dem Moment, als François abrutschte, erwischte ihn Rubble mit dem Haken seines Krans. Am Hosenboden. Ha! Geschafft! Gut gemacht, Rubble! Oh, danke, Ryder. Wenn wir dich und die Fellfreunde nicht helfen... Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. François hatte sich schnell von dem Schrecken erholt und sprang nun auf das Brückengeländer, wo er ein Kunststück nach dem anderen vorführte. Ist das nicht schön anzusehen? Ja! Sieh magnifik, ne? Ich meine... Doch auch das Geländer war durch den Regen rutschig geworden und François fiel von der Brücke, was ihn allerdings gar nicht störte. Er machte auch in der Luft seine Kunststücke. Aber unten wartete schließlich Zuma. Rettungsring! Indem François genau landete. Mann, ich bin froh, dass ich hier war. Ihr seid wirklich die besten Rettungshunde. Und ich bin unglaublich, wenn ich das sagen darf. Diesmal nicht, François. Wir lassen Zuma den Zuspruch der Zuschauer zukommen. Alle jubelten dem kleinen Labrador zu. Nur François nicht. Das hatte er sich nun wirklich anders vorgestellt.